erste Tag mit dir und ich schau dich nur immer an. Du bist schön, zärtlich spielt das Licht in deinem blonden Haar. Aber du schaust schon auf die Uhr und willst gehen. Bitte sag mir noch nicht gute Nacht, denn ich hab so viele Fragen. Bitte sag mir noch nicht gute Nacht, bleib doch noch bei mir, bleib doch noch bei mir. Das war, heute Morgen fing es an, in der Bahn waren du und ich noch wie Fremde, doch heute Abend schon, da tanz ich nur mit dir und ich halt wie in einem Traum deine Hände. Bitte sag mir noch nicht gute Nacht, denn ich hab so viele Fragen. Bitte sag mir noch nicht gute Nacht, bleib doch noch bei mir. Bitte sag mir noch nicht gute Nacht, denn ich hab so viele Fragen. Bitte sag mir noch nicht gute Nacht, bleib doch noch bei mir, bleib doch noch bei mir, bleib doch noch bei mir.